шарикне, хваникне, als du der Schleim noch zeigt. Es der große Fern und Sprenge, sie wurde kaum in der Christenheit. Begnetene Eier in leidiger Nacht, am schimmernden Tannenbaum in leidiger Nacht, lasset uns suchen und finden, was uns das Festlein gebracht.